Deutsche Höfe sind nicht so hoch, da kann man aber auch frühstücken. Ah, ja. Nacht? Wieso nachts? Na, weil wir jetzt noch Nacht haben. So? Ja. Dann gehen wir da eben in eine Bar. Genau. Da gibt's eine Bar? Tu doch nicht so, als wenn du das nicht wüsstest. Vorsicht, langsam. Was ist denn jetzt los? Stau würde ich mal sein. Immer Pech ab, Baby. Oh, nicht um die Uhrzeit, das darf doch wohl nicht wahr sein. Die gibt's nur hier. Reinickendorf. Ach, wir sind jetzt erst in Reinickendorf. Ja, aber grundsätzlich schon Berlin. Ja, und jetzt, es kann doch ewig dauern. Können wir nicht mit der U-Bahn weiterfahren? Die U-Bahn fährt doch längst nicht mehr. Oh, das ist deprimierend, ich oder? Ich hätte ja von der Hauptstadt erwartet, dass die U-Bahn nachts durchfährt. Ich habe ja mal von jemandem gehört, der Fachmann auf dem Gebiet des U-Bahn-Wesens ist, dass es unmöglich ist, dass die U-Bahn durchfährt die ganze Nacht. So ein Ditte muss da zu machen sein irgendwie. Es liegt daran, dass die U-Bahn-Strecken über Nacht gewartet werden müssen. Immer, jede Nacht? Ja, ich habe ja auch gestaunt. Aber die könnten doch statt der U-Bahn dann nachts einfach die Busse fahren lassen zum Beispiel. Tun sie ja teilweise sogar. Wieso teilweise? Na eben nur teilweise und nicht mit der gleichen Linienführung wie die U-Bahn. Darf doch wohl nicht wahr sein. Andererseits muss man natürlich schon bedenken, dass es in anderen großen Metropolen nicht besser aussieht. Ehrlich nicht. In Paris zum Beispiel kommst du nach halb zwölf überhaupt nicht mehr weg. Ist ja auch scheiße. London dagegen hat das Problem sehr elegant gelöst. Da machen die Kneipen schon um elf zu. Worüber sich die Autofahrer da aber wenig freuen werden. Die freuen sich sowieso nicht. Die dürfen nämlich nicht betrunken fahren. Darf man doch hier auch nicht. Macht man aber. Ach so, stimmt ja. Muss man im Übrigen ja auch, wenn die U-Bahn nicht mehr fährt. Aber gibt da auch noch eine S-Bahn, habe ich mir sagen lassen, und Taxis. Die S-Bahn fährt auch nicht durch und ein Taxi ist extrem teuer, wenn du überhaupt eins bekommst. Aber die U-Bahn ist auch teuer. Genau, und fährt nicht mal. Insofern schneidet ein Taxi noch wesentlich besser ab. Straßenbahn? Fahren nur im Osten. Fahrradrikschas? Die fahren nur im Sommer. Ja, ja, nur vorbei ist. Summa summarum muss festgestellt werden, dass hier nachgebessert werden muss. So sieht's nämlich auch mal aus. Sag doch auch mal was, Jürgen. Icke? Jemals die Sprache verschleiern. Ich würde auch mal deine Meinung zu dem Thema interessieren. Kann man nicht irgendwie über Sachliche reden? Was war denn jetzt daran unsachlich? Wieso kannst du denn nicht über Berliner Verkehrspolitik reden? Da muss man doch drüber reden können. Das geht doch jeden was an. Quatsch. Jetzt sag nicht, das ist jetzt zu brisantes Thema oder zu emotionsgeladen. Muss doch jeder Mensch einen Bereich haben, über den er nicht reden kann. Ansonsten ist er dazu wissen, was ist völlig Panne und völlig unkontrolliert. Mach doch mal einen Vorschlag, worüber wir jetzt reden, solange wir hier im Stau stehen. Genau. Ehrlich? Ja, wirklich ehrlich. Fällt dir irgendwas ein? Ja. Na los, spuck's aus. Welche Musik man definitiv nicht mit dem Telefondings spielen kann. Aha, interessantes Thema. Man kann zum Beispiel die ganze klassische Musik nicht spielen auf dem Ding. Aha. Doch. Warum denn nicht? Ja, die jetzt klassischen Stücke sind doch viel zu lang. Na ja, tausendmal wählen. Man hat aber das Problem mit der Polyphonie. Aber irgendwann ist da der Akku zu alle, da kriegst du halt zu Ende so ein Stück. Ach so. Ich glaube, ich will mich über was anderes unterhalten.